Es bleibt dann nur noch zu sagen, Dalli, klick. Mit der Startnummer 5, ein ganz lieber Freund von mir. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist ein guter, ein toller Interpret. Du machst das aber gut. Wo kann man nochmal die Vorschläge für einen neuen Wetten-Das-Moderator einreichen? Tim hat sich gerade qualifiziert. Ach du je. Cool. Ist er schon durch oder ist das immer noch? Keine Ahnung. Ich verfolge das nicht groß. Angeblich soll das jetzt der Markus Lanz machen. Muss man den außer vom Namen her irgendwie kennen? Nee, der Name wirkt ja schon zum Einschlafen und genauso ist der Typ auch. So dieser Nachrichtentyp vom ZDF, so der abonnierte Gutmensch. Ja, genau. Jung, der immer ganz hässliche Fragen stellt mit einem ganz suffisanten Grinsen. Ja, ich habe mal gesehen, dass sie irgendwann mal ganz schweinische Sachen gesagt haben. Und ich zitiere jetzt mal die peinlichste Stelle aus ihrem Buch. Aber ich grinse dabei irgendwie so und habe irgendwie noch so nette Gäste, dass sie sowieso nicht ausschalten werden. Das ist genau der Typ. Gut, okay. Wenn ich das Gesicht schon sehe und mir schon sofort, weg, dann mache ich doch das lieber. Das ist unverbrauchtes Gesicht. Ja. Ohne irgendwie, mich können sie noch nicht in eine Schublade stecken, kann die Kritik auch nicht schlecht ausfallen. Ja, also meine Stimme hast du. Ich auch. Juhu. Jaha, mein Lieber. Siehst du, das kann ich auch schon. Ja, ja. Ja, und da musst du nur ein bisschen dann die Frauen antatschen und dann passt es schon ganz gut, gell? Ist das nicht auch ein Franke? Das ist ein Franke, ja, der ist mir schon mal, also in England über den, also bei Madame Tussauds steht der ja drin. Und da hast du ihn schon mal persönlich kennenlernen dürfen? Ja, als Wachs. Ja, meinte ich ja. Tim wettet dann als Hauswette, dass Martin es nicht schafft, in möglicher Zeit ein funktionierendes Android 4.0 auf sein iPad zu portieren oder so. Top, die Watte quillt. Genau. Die Zeit läuft ab jetzt. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. Aber das ganze Unterfangen hat so ein bisschen was Sinnloses, oder? Stimmt. Weil ich habe gestern also auch mit einem Kunden zu tun gehabt, der mich dann auch gefragt hat, er will sich jetzt auch so ein Smartphone kaufen, was ich ihm denn dann raten würde. Und? Also ich habe ihm dann, er hat dann erstmal Galaxy von Samsung und ich habe gesagt, ja, die sind nicht schlecht, aber Moment, Android, Google. Und dann habe ich gesagt, dann nimm doch lieber hier, guck mal, da gibt's noch ein Nokia mit Symbian drauf. Und er so, aber ich will auch Fernseh gucken in der Kneipe und mal eben meine Kurse abfragen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, bevor du Android nimmst, nimm Apple. Ach du je. Bernie, nein. Ja, gut, ich meine, ey, bei Apple muss man sich anmelden und ich kriege jetzt diese scheiß Apple-ID nicht mehr weg, weil ich wollte die ja löschen. Moment, er hat eh schon ein iPad. Ach, naja, gut, dann hat sich's ja eh erledigt. Ja, gut, dann haben sie ihn ja schon. Ja. Ja, na? Ja, dann macht's ja auch Sinn, dann in dieser Umgebung zu bleiben. Wenn er das eine kennt, kennt er das andere auch und dann bietet sich das ja beim Smartphone an. Und die Sachen, die er braucht, die gibt's am ehesten auf Apple. Na? Eben, einmal eine Banane, und immer eine Banane. Es ist ja auch so, erklärtes Ziel von Google ist, so viel wie möglich über dich zu wissen und damit Geld zu verdienen. Und erklärtes Ziel von Apple ist lediglich, Geld zu verdienen. Mhm. Also die sind, glaube ich, nicht so schlimm, was im Datenzusammenziehen abgeht. Wie gesagt, ein Android-Telefon kannst du natürlich wunderbar ohne Google-ID benutzen oder auch Google-Konto. Das ist kein Problem. Ich habe inzwischen die Google-Bestimmung so weit durchgeforstet und für meine Kunden auch mal zusammengefasst. Mhm. Vergiss es. Du hast vielleicht auf dem PC noch Chancen, aber ansonsten. Das heißt, ohne gültiges Google-Konto können sie dir trotzdem an alles haben. Ja, also die Bestimmungen neu sind, sobald du einen Google-Dienst nutzt, dürfen sie dich tracken, weil dann hast du ihr Angebot angenommen und hast zugestimmt. Ein Google-Service ist zum Beispiel auch auf einer beliebigen Webseite platzierte Werbung. Ja, klar. Also sobald sie einatmen, haben sie zugestimmt. Das heißt, du müsstest Google.com komplett auf der Firewall sperren und dann hast du erstmal Ruhe. Ja, es ist die Frage, das reicht nicht. Es gilt natürlich auch, wenn es irgendeine Unterdomain ist. Also Google ist bei mir schon lange gesperrt, aber halt auch nicht überall, ne? Dann hast du ja dann auch noch Google Analytics und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen oder auch zugekaufte Firmen, die auch noch mit dazugehören und boah. Aber ich meine, ein YouTube-Video und du hast zugestimmt. Ja. Stimmt, ja. Aber wie ist denn dieses Plugin? Da gibt es für Chrome gibt es ein Plugin, das ist dieses Google Opt-Out Plugin. Ja, ich habe dann noch was Besseres gefunden. Im Google-Browser ein Opt-Out. Das ist so ähnlich, als wenn du den Teufel bittest, jetzt sei doch mal lieb zu mir. Aber vielleicht nur noch mal so zum Nebenbei erwähnen, also nach europäischen Datenschutzrichtlinien ist der neue Google-Vertrag illegal. Eben. Es ist nur die Frage, ob ihn irgendjemand durchsetzt. Das ist nämlich die Frage, ja. Ja, weil illegal ist ziemlich viel, was dir an AGBs und sonstigen Zeugs um die Ohren gehauen wird. Es ist nur die Frage, ob es jemand durchsetzt. Und Europa hat ja schon gesagt, Google, nee, das finden wir nicht gut, führ das mal besser noch nicht ein. Und Google hat gesagt, warum denn? Wir haben euch im Vorfeld, haben wir eine Arbeitsgruppe, das alles vorgestellt, sind mit denen nicht essen gegangen und die waren hinterher alle satt und glücklich. Das war jetzt überspitzt ausgedrückt, aber ja. Ja, aber und sie haben mir gesagt, Google, sie können diese Funktion oder diese Migration nicht mehr stoppen. Also so nach dem Motto, Jungs, es ist zwar illegal, okay, geben wir zu, aber wir können es nicht mehr stoppen. Tut uns leid, der Schneeball läuft. Es ist halt jetzt so. Sagen wir mal so, in denselben Bestimmungen steht drin, dass sie, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich ein paar von den Dingern letztens gelesen habe, aber ich meine, dass es bei dieser neuen Google-Geschichte war, dass sie sämtliche Änderungen, die gewisse Auswirkungen haben, eine gewisse Frist vorher bekannt geben. Es sei denn, sie sind rechtlich verpflichtet, dann machen sie es sofort. Ups. Also ich habe zumindestens, was in meiner Macht steht, an Aufklärung gemacht. Ich habe niemanden gezwungen, irgendwas zu machen. Aber ich zum Beispiel habe sämtliche Google-Software von meinen Rechnern entfernt, weil es nämlich so ist, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass sie keinen Cookie schreiben können, weil du schon einen geschrieben hast. Sie sagen in ihren Richtlinien, wenn sie Software von uns haben, hat diese eine eindeutige ID und ist berechtigt, nach Updates zu gucken. Mhm. Das bedeutet, sobald du ans Netz gehst, sagt der, gibt's ein Update? Hier ist im Übrigen meine ID und meine IP. Reicht. No? Ja. Dafür kriegt man das ganze Zeug ja so schön umsonst. Aber alles hat einen Preis. Wobei Firefox, wenn du es dir mal ganz genau übernimmst, hat ja ihre ganzen User an Google verkauft. Richtig. Dafür haben die ja ein richtig viel Geld gekriegt, weil der Firefox ist so konfiguriert, dass er ein Security-Feature hat, dass er bei jeder Seite erstmal bei Google nachfragt, Safe Browsing nennt sich das, ist denn das jetzt auch sicher? Ups, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das ist ein Google-Dienst, sobald du den verwendest, hast du zugestimmt, dürfen wir alles sammeln, danke, ja. No? So, wobei, du hast ja eben gerade Chromium erwähnt. Ja. Chromium ist doch letztendlich die richtige Open-Source-Variante von Chrome, oder? Also Chromium ist im Prinzip die Non-Tracking-Version von Chrome. Ja, wobei in dem Chromium, ich habe ja auf meinem Netbook Lubuntu installiert mit LXDE als Oberfläche. Wobei in dem Chromium habe ich sofort in den Einstellungen gefunden, genau das, was Bernie gesagt hat, dass du Phishing-Seiten und so weiter waren, automatisch die Webseiten mit unbekannter Sprache quasi übersetzen, in deine Sprache oder mit Fremdsprachen übersetzen. Mhm. Genau solche Geschichten. Dann natürlich beim Eintippen diese wunderbare Autoergänzung. Ja. Das geht alles an die Google-Server. Ja. Richtig, und du musst es halt alles deaktivieren. Aber jetzt mal ganz pragmatisch, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt davon ausgehen, dass du ab morgen das alles nicht machen möchtest, welchen Browser verwendest du denn dann? Also zum Beispiel, du hast jetzt Linux als System oder Windows oder Mac, welchen Browser würdest du dann nehmen? Also kein Firefox, kein Chrome. Warum nicht? Du kannst das alles ausschalten. Es ist so. Ich könnte mich jetzt auf den Standpunkt stellen, wie viele meiner Kollegen, ach, das ist doch alles nicht so wild und sowieso, ich weiß mich ja zu wehren. Was die Deppen dieser Welt machen, ist mir doch egal. Eben. No? Na, was heißt eben? Ja, das sagen ich meine, alle. Eine gewisse Verantwortung hat man schon. Ne? Das wäre genau wie, wenn der Arzt sagt, boah, da geht gerade eine Seuche rum, das wird ein paar Leute kosten, aber mir ist das ja egal, weil ich habe ja ein Antimittel und das gebe ich niemandem anderen. Da würde man auch sagen, oh, moralisch? Naja. Aber ich meine, es gibt ja noch alternative Browser. So ist es ja nicht. Wenn ja, zum Beispiel Safari, wo du einstellen kannst, ich möchte nicht getrackt werden und Google das unterläuft. Ja, genau. Aber was ich jetzt gerade nennen wollte, ist zum Beispiel den Conqueror. Der hat WebKit im Hintergrund und lädt auch keine Standardseite. Der müsste doch eigentlich, also ich kann es jetzt nicht, also ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass das Ding standardmäßig frei ist. Von dem Zeug. Nee. Auch nicht. Sobald du auf eine Webseite gehst, wo Google-Werbung drin ist, probieren die ihren Cookie in deinem System zu verankern und diesen Cookie, den können sie dann jeweils zum Tracken verwenden. Gut, das ist natürlich klar. Aber wir hatten ja eben die Frage, welchen Webbrowser können wir denn dann überhaupt noch nehmen, wo diese Voreinstellungen nicht drin sind? Und ich denke, da der Conqueror müsste doch da eigentlich zumindest in der Vorbereitung, in den Grundeinstellungen schon mal so weit sein, dass du den so gefahrlos verwenden kannst. Klar, du musst noch Hand anlegen, dass du genau Google blockst und so weiter. Mhm. Ja, aber das gilt dann für alle anderen auch. Richtig, ja. Ausgenommen natürlich, wenn du Chrome verwendest. Da kannst du davon ausgehen, dass sie das Ding so vermint haben, dass sie auf jeden Fall tracken können, weil das ist ja der Grund, warum sie dann überhaupt rausgebracht haben, würde ich mal sagen. Hast du das schon mal gemacht, dass du quasi sagst, du nimmst einfach normale, also zum Beispiel jetzt Firefox und du hast dort alle möglichen Plugins installieren, die relevant sind, also Ghostify und wie sie alle heißen. Mhm. Und du hast auch dann die entsprechenden Cookies blocken oder dass sie gar nicht geschrieben werden können und lässt dann im Hintergrund Network Analyzer laufen, um zu sehen, geht der jetzt da wirklich raus? So derbe war ich bisher noch nicht unterwegs, aber das könnte ich durchaus mal machen. Weil das wäre mal interessant. Genau, das wäre mal eine interessante Geschichte. Aber es ist so, es ist bei meiner Kiste, die ist recht gut abgesichert. Ich habe letztens mal wieder einen Herzkasper gekriegt, weil ich habe mir den Firefox angeguckt und habe da mal in die Cookies geguckt. Und da hat es gekreucht und gefleucht. Der ist ja bei mir auch immer ein bisschen länger offen, was ich jetzt in letzter Zeit auch wieder vermeide, A wegen Speicherlöchern und B wegen Cookies. Und dann habe ich dort sämtliche Cookies gelöscht, habe nochmal aufgemacht und alle Cookies waren wieder da. Und da habe ich erstmal gedacht, nicht gut. Aber das war ein Plugin, was ich installiert habe. Das schreibt dir Opt-out-Cookies. Das heißt, bevor die Werber ihren Cookie setzen können, setzt du schon ein Cookie, was sagt, geh weg. Und das funktioniert natürlich für jeden Werber anders und du musst jedem Werber das einzeln sagen, weil höchstwahrscheinlich werden die einen feuchten Kehricht drauf geben, was Firefox dort sagt mit Don't Track Me. No? Das ist ja das Feigenblatt von Firefox, dass sie dort sagen, wir haben eine Einstellung, dass du nicht getrackt werden möchtest. Von dem Safe Browsing erzählen wir dir nichts, weil das ist ja sehr zu deinem Vorteil. Das ist ja ein Security Feature. Und wie heißt das Teil? Wie heißt das Plugin? Privacy Choice Tracker Blocker war das, glaube ich. Ah, okay. Und das schreibt dir halt für sämtliche Werber da so ein Cookie defaultmäßig rein, wo gesagt wird Opt-out. Und wenn sie den dann überschreiben, dann ist das, glaube ich, rechtlich ein bisschen was anderes, als wenn sie einfach einen eigenen setzen. Ich habe das gestern meinem Kunden auch so erklärt. Der hat dann auch gemeint, ja, also er will's nur einigermaßen bequem haben und er will dort nicht größer kämpfen und sowieso, man hat doch eh keine Chance. Und dann habe ich ihm auch nur gesagt, hör mal zu, wenn ich dich davon überzeugen kann, dass du mir 10.000 Franken in die Hand drücken musst, bevor ich hier den Laden verlasse und dass du gar keine andere Chance hast und dass du mir die einfach gibst, habe ich mich nicht strafbar gemacht. Sobald du sagst, nee, mache ich nicht, müsste ich mich strafbar machen. Genauso funktioniert's doch, oder? Ja. Weil die ganzen Leute sind dort, siehe Google, sehr drauf bedacht, den Leuten ein Zugeständnis abzugewinnen, dass sie zustimmen. auch wenn das von den Formulierungen her, also ich habe es mir wirklich mal durchgelesen und ich habe mich also zum Teil gekringelt vor Lachen, wie die das formuliert haben. Also Thorsten, wir machen jetzt einen Vertrag miteinander. Ich kann mit dir alles machen, was ich für richtig halte. Ich kann dir zum Beispiel Geld geben. Ich kann dir aber auch den Rechner fixen. Findest du das gut? Hört sich doch jetzt positiv an, oder? Ja, ich habe zwei sehr positive Sachen genannt und vorher habe ich gesagt, ich darf alles machen, was ich will. Eben, genau. Und unten dran sage ich noch, wir haben nur die Rechte, die in dieser Bestimmung drin sind und alles Weitere machen wir auch nicht. Aber ich habe mir oben schon das Recht gegeben, alles zu machen, was ich machen will. Das no? checkt doch der Normalsterbliche gar nicht. Genau, deshalb habe ich es, ich habe eine Mail an meine Kunden rausgehauen und habe gesagt, ich möchte lediglich informieren, das und das steht an. Wer es gerne haben möchte, ich mache gerne eine Zusammenfassung, was ich davon halte. Lediglich einer hat geschrieben, oh ja, gerne. Und die anderen haben sich gedacht, ach, der Bernie wieder. Wahrscheinlich. Weil es ist ganz einfach so, es ist ein sehr unbequemes Thema und man müsste ja irgendwas machen und Ja, da ist auch wieder das Problem dabei, dass die meisten sagen, ja, ich kann mich ja sowieso nicht dagegen wehren. Aber es gar nicht zu versuchen, ist ja eigentlich auch komplett fehl. Vor allen Dingen, gestern Kunde hat auch gemeint, ja, aber wie mache ich das denn? Ne? Und als ich dann einfach beim Firefox hingegangen bin, oben Suchanbieter, wupp, bing. Und er, das war's? Ja, das war's. Ich meine, das ist natürlich noch nicht hinreichend und das ist auch nicht sicher. Man müsste da noch ein bisschen mehr machen. Aber es ist natürlich so, sie haben die Leute an dem Punkt, wenn du etwas absicherst, bedeutet das, dass gewisse Sachen nicht funktionieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn du die Tür abgeschlossen hast, geht sie nicht auf. Was sehr logisch ist. No? Das bedeutet auch, dass wenn du die Kommunikation mit gewissen Seiten unterbindest, dann ist dort keine Kommunikation, auch wenn du es möchtest. Das heißt, es kann durchaus Sachen geben, wo du dann einfach mal anstößt und Sachen nicht gehen. Und das musst du dann dementsprechend im Griff haben. Und der normale Kunde ist halt so gebaut, dass er sagt, es muss alles funktionieren. Und ja. Mehr interessiert mich nicht. Wenn ich da draufklicke, dann muss das funktionieren und ich will nicht überlegen müssen, was muss ich jetzt hier noch für ein Recht geben? Will ich das jetzt wirklich? Will ich mich jetzt wirklich mit der und der Seite verbinden? Und bei mir ist es halt so, ich gebe zu, es wird wahrscheinlich kaum jemand außer mir machen. Vielleicht gibt's noch ein paar Verrückte wie mich. Ich lasse den Firefox nachfragen, ob er sich zur Seite A oder zur Seite B oder zur Seite C verbinden darf. Holla, das ist ordentlich. Da kriegst du bestimmt ein paar Nachfragen. Aber es ist dann auch die Sache die, dass du darüber dann irgendwann, oft muss ich auch mal nachgucken, aber du kriegst Übungen da drin. Und deshalb finde ich ja auch solche Seiten, du gehst auf eine Seite raus und diese Seite hat Inhalte von 10 bis 20 verschiedenen Domains und Google Ads und Stadtcounter und hier Alexa und dort noch und dann noch Scorecard und wie sie alle heißen. Ne? Das geht an Tausende raus. Das ist genauso, wenn ich sage, ich möchte mich mal unter vier Augen mit dir unterhalten, aber ich habe noch 20 Leute dabei. Ja. Ich meine, wenn ich Informationen von Seite A haben will, dann will ich nicht noch von den ganzen Kumpels dieser Seite A noch Informationen haben und da auch Sachen rausgeben. Ne? Also ich habe das gesehen, ich habe zum Beispiel in den letzten paar Wochen so Sachen, also wie Tracking, Pixel oder sowas gibt's ja. Mhm. Dann habe ich, was ich grundlegend neuerdings eigentlich schon seit Wochen blockiere, ist eben Flash-Caches, die angelegt werden können, also auch Cookies im Prinzip. Und das sind so spezielle Seiten, wie Sonema hat irgendwie so eine von Lego eine Seite gehabt, wo man drauf spielen kann. Die ging dann plötzlich nicht mehr, bloß weil die einfach einen Cookie anlegen wollte oder teilweise eben das Mikro oder die Kamera aktivieren wollte. Und das Allerschärfste, wo ich momentan dran bin, also wo ich einfach, ich würde sagen, also nicht sauer bin, aber irgendwie sehr schockiert eigentlich, ich habe ja meinen Blog da jetzt auf Vordermann gebracht und ich habe ja diese Buttons mit Google Plus und so weiter habe ich jetzt eingefügt. Und die Buttons sind selber gezeichnet und auch die dahinter ist dieses ganze Tracking-Teil ist nicht, also kein Google Plus, Twitter und so weiter. Und dann habe ich mit einem Social-Media-Experten aus der Schweiz drüber diskutiert und der sagte erstmal, wieso ich das machen will. Sage ich ja ganz einfach, weil ich quasi meinen Kunden in Anführungsstrichen, die auf die Seite draufgehen, nicht tracken will, also nicht über externe Tools. Und dann sagt er ja, wieso, wenn jemand in Facebook angemeldet ist die ganze Zeit, dann ist das halt so, dann akzeptiert er das, sage ich im Moment. Selbst wenn du nicht angemeldet bist, wirst du ja trotzdem getrackt, wenn du quasi dieses I-Like-Button hast. Und sagt selbst wenn du dort gar kein Kunde bist. Eben, genau. Und jetzt kommt der Clou. Und dann sage ich, nein, ich will quasi diese Tracking-Tools nicht haben. Ich will einfach nur einen Share-Button haben, der einfach dann einfach den Share auföffnet. Und dann halt den Link verteilt. Aber, und dann sagt er dazu, ihm ist das persönlich egal, weil in der Situation geht es eigentlich nur um Werbung. Und Werbung ist am besten, wenn man das über dieses Tools macht. Und was da Security angeht, ist völlig belanglos. Und genau diese Antworten bekomme ich eigentlich auch ständig. Genau diese Antwort. Ach, und das personalisierte Werbung ist doch eine super Geschichte. Warum hast du da was gegen? Kam das nicht von euch mit 55 Gallons of Lube? Nee. Das kam doch von dir heute, Thorsten. Kann das sein, dass es von mir war? Ich habe heute so viel nebenbei getwittert, ich kann sagen. Du hast mir einen Link von Levi geschickt, wo einer dann gemeint hat, boah, hier, 55 Gallons of Lube bei Amazon. Das reicht ja wohl ein Leben lang, ne? Super Geschenk für den Valentinstag und danach und ein ganzes Leben. Und als er danach dann noch auf Facebook war, hatte dann Amazon über ihn dann auch Werbung geschaltet. Und er hat dann also hier gesagt, guck mal, was für ein tolles Angebot, ne? Das war also bei allem, was er von sich gegeben hat, war das dann unten dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Super. Eben. Große Masse, 90% oder 95% alle Leute sind so und ich finde es einfach... Du kannst da eigentlich nur zwei Standpunkte zu haben. Entweder, also was ich mache, ist dort, wo die Leute mir zuhören wollen und ein gewisses Interesse dran haben, da kläre ich gerne auf. Okay. Und wer es nicht hören will, da verbrenne ich mir die Finger nicht mehr dran. Weil die Leute werden dann zum Teil richtig aggressiv, wenn du ihnen sagst, sorry, kurz nachdenken. Ne? Ja, weil es ein Angriff ist, ein persönlicher Angriff dann. Wir rufen die Schweiz. Steht die Satellitenverbindung? Ah, ich höre da schon ein bisschen was. Nee, das war ich. Und hier beim ZDF sage ich einfach mal Guten Abend! Genau. Was war denn das bitte? Wie ist eigentlich jetzt der Zwischenstand? Martin, der Zwischenstand, wie geht's jetzt an iPad? Wie geht's wem? Ja, das ist ja heute Abend unsere Außenwette, wo es darum geht, dass das iPad unter Android 4.0 zum Laufen gebracht wird. Du hast noch genau 15 Minuten Zeit, um diesen Task zu beenden und wir wollten uns einfach mal nach dem Zwischenstand erkundigen. Mein iPad kann zum Glück kein wie heißt das Zeug nochmals? Verloren. Tja, dumm gelaufen. Wir hoffen, dass du es auch so lustig hattest wie wir hier. Nein, es ist kein Alkohol im Spiel. Ja, ich hatte es extrem lustig. Ja, also es war sehr, sehr ein lustiger Event. Sehr. Aber jetzt mal so nebenbei erwähnt, also das rudert ja hier aus. Also ich muss hier mal ein paar Themen wegschreiben. Sport? Nee, nicht Sport, nein. Ja, stimmt, steht immer noch 0-1. Ja, rudern soll aber gesund sein. Für wen? Den Kreislauf. Für Frankreich. Also nee, den Zwischenstand, aber fürs Herz, ja. Ich bin überfordert. Zwei Antworten, eine Frage. ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Thorsten, ich glaube, du musst das Thema wieder mal an dich reißen. Ah, soll ich? Also, wir könnten uns jetzt mit Martin noch über diese Mobile Computing Zukunft unterhalten. Vielleicht dann noch mit dieser, was war das? Anschiffsbesatzung wirft Anker und kappt und so. Das fand ich ja zu süß. Jo. Ich meine, die Jungs in Afrika haben Probleme mit ihrer Internetanbindung. Also ich erinnere mich dann noch an die Zeit, wo ich da bei dieser Fliegereifirma war, die dann auch gemeint haben, also Internet in Afrika, ich glaube, die hatten gestern mal wieder so ein bisschen Internet zugeteilt bekommen, weil die haben sogar auf unsere E-Mails geantwortet. Und also das muss wirklich ziemlich derbe da zum Teil sein. Und dann schmeißen die da einfach so einen Anker auf so ein Unterseekabel. Ist aber nicht zum ersten Mal passiert. War doch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr in Taiwan, meine ich. Oder ja, aber das sind ganz klare Nicht-Ankerzonen. Nicht-Ankerzonen. Ja gut, ich denke mal, die sind irgendwie, würde ich schon erwarten, dass die ausgewiesen sind, dass man da nicht den Anker runterschmeißen soll. Auf der anderen Seite, hier bitte unser Unterseekabel angreifen. Tauchen Sie hier? Ja, wer weiß. Da kannst du ja dann auch auf dieser Map, kannst du dann auch Werbung dann schalten, wenn du dann schon dieses X da platzierst. Man könnte natürlich auch hingehen und die ganze Länge, wo das Kabel ist, dann Werbeplakate aufmachen, damit alle, die das dann angreifen können, dann auch mit den entsprechenden Produkten versorgt werden. Ups. Spannend, spannend. Nee, Martin, abgesehen davon, du hast ja jetzt also die Wette ja verloren mit diesem iPad und so und dieses Android, das hat ja da irgendwie nicht funktioniert. Oder warum habe ich verloren? Nein, warum? Du hast doch gesagt, dass das nicht läuft. Damit hast du verloren. Ja, jetzt ist nur die Frage, was wir als Wetteinsatz für dich eingesetzt haben. Ah, stimmt. Tim? Ah. Tim, was hatten wir festgelegt? Ja, was war das, Tim? Ich hab's vergessen. Juhu, ich muss nichts machen. Ja, doch. Es war doch dieses eine Woche nur mit Android unterwegs, ohne iPad, iPhone. Irgendwas war doch da, oder? Wie, war es eine Woche oder ein Monat? Ah, stimmt, es war ein Monat. Moment. Meine Mutter hat mich immer gewarnt, wenn ich nicht lieb bin, komme ich in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Ja, aber nur für einen Monat, oder? Genau. Aber Leute, an die Genfer Konvention müssen wir uns noch halten. Also Folter gilt nicht. Ach so. Gut. Also eine dann Woche. Webos. Nein, Windows Phone. Das macht mir ja Spaß. Da habe ich nichts dagegen. So das, einer bist du also. Ja, unser kleiner Verdistelfink. Es kam schon sehr früh der Ruf auf, dass man nicht unbedingt Masochist sein muss, um mit Windows-Produkten zu arbeiten, aber es hilft ungemein. Genau. Es könnte behilflich sein. Ja. Martin, wenn du jetzt so effektiv dabei bist, dieses Mobile World Congress in Barcelona, hast du da irgendwelche positiven neuen Sachen jetzt gesehen oder hast du einfach gesagt, ja, nett? Total, wir kriegen alle Quad-Core, juhu! Und ist das ansteckend? Ja, sehr. So, Wenn wir jetzt alle Quad-Core kriegen, gibt es schon Anti-Serum dafür? Ja, Roche wird da nächstens den Rollout bekannt geben, ja. Kann man sich dann gegen Quad-Core auch impfen lassen? Hände waschen. Aber ich sehe schon, Martin hat, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Mobile World Congress oder vom Mobile World Congress mitgenommen als wir. Einfach nur höher, schneller, größer, weiter. Das und dass Samsung seine lustigen Tablets überhaupt nicht verkaufen kann, keine Kunden findet und dass in dem Augenblick, als Google Eric Schmidt, Chef da oder nicht mehr Chef, auf der Bühne war und was erzählen wollte, hat Apple seine 7-Tage-Regel gebrochen und bekannt gegeben, dass sie nächste Woche einen Termin haben. Und keine Sau interessierte sich mehr, was er da erzählte. Das ist aber ein bisschen böse. Ganz Twitter, ganze Blogs, alles war voll mit dem Apple-Event und keiner wollte mehr wissen, was der da verzapft. Aber was jetzt ein bisschen komisch ist, was der Herr Schmidt dort erzählt hat, habe ich gelesen in der Nacht noch. Und das Apple, was erzählt hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich scheine da ein bisschen aus der Art geschlagen zu sein. Ja, ist bei mir auch so. Also. Ja. Also hat Apple nicht auf voller Linie Erfolg gehabt. Zumindest nicht bei uns. Ja, scheint so. Ausnahmen. Also ich habe es mitgekriegt. Apple habe ich voll mitgekriegt mit dem iPad 3, aber das von mit Google habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Doch, doch, sie haben jetzt 800.000 im Tag und 450.000 ja. im also, Store. Und die meisten Tablets sind Galaxy Tabs. Und von denen werden nur 3 verkauft. Ja. Aber hat Apple auch solche Zahlen wegen Aktivierung? Wobei eben mit iOS 5 kannst du ja, magst du da noch eine aktivieren? Doch, doch. Magst du noch? Ja, ja einfach aber nicht halt. Mehr an iTunes. Ja. Also was ich ja spannend fand, ist, gerade jetzt am Montag habe ich mir erst einen Vortrag angehört zum Thema Android-Entwicklung, Programmierung und so weiter. Muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich echt ein super System unten drunter. Sehr durchdacht. Die ganzen einzelnen Programme arbeiten auch in einzelnen Prozessen, sodass die wirklich nur dann Schweinereien machen können, wenn Linux unten drunter Schwachstellen hat. Echt nett. Und da wurde dann auch zum Beispiel mal gezeigt, wie es beim Tablet-Markt zum Beispiel aussieht. Dass was ich ganz interessant fand, ist, dass dieser Barnes & Noble, die haben ja anscheinend auch ein Tablet draußen. Nook, ja. Nook-Tablet. Ja, und da war ich etwas überrascht, dass die 14% Marktanteil, genauso wie Amazon haben. Bevor das Fire kam, war das erfolgreichste Android-Tablet ein Barnes & Noble, das Nook Color hieß das vorher. Und jetzt heißt es Nook Tablet, die neue Ausgabe, die steht da auf meinem Tisch. Was rechnen wir jetzt als Tablet und was als E-Book-Reader? Das ist nämlich jetzt auch eine ziemlich schwierige Geschichte bei der ganzen Idee, dass die Grenzen verwischen ja immer mehr. Das sieht man ja schon allein, wie viel Tablets, Smartphones, was weiß ich nicht, was Samsung jetzt dazwischen reinschmeißt. Notes. Ja, genau. Da darfst du mich nicht fragen, weil für mich ist ja alles unter 9,7 Zoll kein Tablet. Also so 7 Zoll, das ist, weiß auch nicht. Aber das Schöne dabei ist, dass wir so viele Marktführer haben werden, weil jeder macht seine eigene Kategorie und ist dort Marktführer. Ja, ja, klar. Da wird dann immer gesagt, ja, aber die konkurrieren ja dann mit dem Preis nicht miteinander und dann passt das nicht dazu und das nicht dazu und ja. Jeder ist seine eigene Kategorie und ist Marktführer. Genau. Ja. Yeah. Cool. Ja, also was ich noch mitbekommen habe, ist, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, dass ja Samsung enorm forscht in neuen Eingabemöglichkeiten, also sie wollen nicht mehr touchen. Sprich mit dem Note, mit dem Stift, das geht ja jetzt auch auf das Tablet über, das 10.1. Eines der 700 Tablets, das Samsung aktuell in seinem Katalog führt, bekommt jetzt ja auch einen Stift. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einen Stift gar nicht verkehrt. Also sagen wir es mal so, du hast ein Tablet, was du ganz normal mit Touchscreen benutzen kannst. Das ist für unterwegs und sonst irgendwas. Dann hast du noch mal wegen an der Seite eine Einkerbung, wo dann der Stift gescheit untergebracht ist. Nicht, dass der irgendwie so rumbammelt oder sonst irgendwie. Und wenn du was handschriftlich mitschreiben willst oder sonst irgendwie, dann kannst du den Stift nehmen und in deiner Schreibschrift mal schnell ein paar Notizen drauf machen. Finde ich eigentlich durchaus sinnvoll. Und damit bin ich auch schneller als mit einer Tastatur, mit einer Onscreen-Tastatur. Und du schreibst in 12 Zoll Schrift. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Oder kannst du mehr, also ich kann es nur vom Galaxy Note sagen, hat es ja 1,5 Monate, fast 2. Wenn du da 2 Zeilen geschrieben hast, musstest du mit dem Finger wieder scrollen. Ja, nee, ich meine jetzt natürlich auf ein Tablet, ne? Also auf so einem Note weiß ich jetzt nicht. Ja. Darf ich Martin schocken? Kannst du immer wieder versuchen. Also ich habe kein iPad gekauft. Nein, Schocking. Das wäre kein Schock. Aha, das war die logische Schlussfolgerung davon. Nein. Also was ich in der letzten Zeit gesehen habe, öfters immer wieder, dass so in Cafés und Buchläden und so weiter Leute, die ihr iPad dabei haben und das bedienen, aber in den letzten paar Wochen immer mehr iPad-User, die das Ganze mit Stift bedienen. Das habe ich ganz viele, die durch mich oder ich habe jense solche Stifte getestet, zu solchen Stiften gegangen sind. Das ist meistens die Überzeugung aus, sind auch eher meistens ältere Leute, also reifere Leute, Entschuldigung, die das so machen und die machen das am Anfang ein paar Tage lang, teilweise auch 1-2 Wochen lang, aber nachher legen sie den Stift weg, weil es ist intuitiver. Kommt aber auf den Anwendungszweck drauf an, wenn du malst und so weiter, da habe ich auch einen Stift. Ich habe sogar einen Tablet-Pinsel, also ich kann sogar zeichnen, also malen, besser gesagt. Aber... Und das wird dann wahrscheinlich noch durch eine gewisse Oberfläche bei dem Stift das Fett noch gleichzeitig abgelöst, dass man nicht immer so eine Sauerei auf dem Bildschirm hat. Ne? Es verteilt es gleichmäßig, es wird nicht abgelöst, aber es verteilt es gleichmäßig. Okay. Ja, nee, also was mich am Galaxy Note, an dem Stift stört, ist es logischerweise, weil es ist ja im Gerät rein, also es, wie Tim gesagt hat, es hat eine Aussparung, wo du es reinsteckst. Das Teil ist extrem dünn. Ich kann mit dem nicht richtig schreiben. Dann hat es ja noch einen Knopf drauf, dass wenn du den Knopf gedrückt hältst und den Bildschirm berührt, macht es zum Beispiel einen Printscreen. Oder wenn du gedrückt hältst und nach links, von rechts nach links gehst, dann gehst du einen Schritt zurück, damit du nicht die Taste betätigen musst, indem du den Stift loslassen musst. Aber ich habe wirklich immer wieder versucht, für mich ist der Stift zu dünn, weil die Stifte, die ich habe für meine Tablets, die sind um einiges dicker. Da ist es was anderes. Und da kommt das wieder hinzu, das kriegst du in kein Gadget rein, weder Smartphone noch Tablet. Und dann hast du das, du verlierst es dauernd, es bumbelt am Gerät, weil es so wie beim Nook-Tablet so eine Aussparung hat, wo du es anschrauben kannst. Nee. Also Geeks haben da wahrscheinlich weniger ein Problem mit. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich verlasse das Haus nicht ohne einen Kuli in der Hemdentasche. Mhm. Ja. Weil es des Häufigeren vorkommt, dass man irgendwo was notieren muss, was kurz auszeichnen muss, was skizzieren muss. Genau. Und ob man da jetzt irgendwie einen Multifunktionsstift hat, der als Kuli und als Eingabestift verwendet wird. Ich habe eh immer einen in der Hemdentasche. Ich hätte da kein Problem mit. Das ist was anderes. Eben, no? Das gibt es ja auch ganz schön von Logitech zum Beispiel. Mhm. Um jetzt ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Du kannst umstellen zwischen normalen Stift und eben Tablet-Stift. Aber eben, du sagst, es sind Geeks und Leute, die beruflich solche Dinge nutzen. Ja. Aber der normale User, der irgendwie eine Handtasche, keine gut, Handtasche. Also Handtaschen, das ist wieder was anderes, aber auch da, du verlierst es immer. Ja, auf der anderen Seite, meine Frau ist nun wirklich das Gegenteil von einem Geek und die hat auch immer einen Kuli dabei. Aber bis sie ihn gefunden hat? Ja, bis sie ihn gefunden hat, aber das ist dann wahrscheinlich mit dem Smartphone in der Handtasche genauso. Obwohl man da, muss ich ehrlicherweise sagen, sie hat noch ein uralt Nokia und das hat ihre eigene Tasche und das hat sie eigentlich relativ schnell bei der Hand. Aber so eine Frauenhandtasche ist ja gigantisch groß. Was da alles reinpasst, ist schon, also Wahnsinn. Also da ist, das ist wie so ein schwarzes Loch, das saugt alles in sich. Ah gut, egal. Kennt ihr noch Simon the Sorcerer? Der hat zum Beispiel auch eine ganze Leiter in seinen Hut gestopft. Genau. Point and click und so. Habt ihr das da im Übrigen mitbekommen? Kam das, ich glaube, das kam von dir, Thorsten, ne? Mhm. Da hatten wir es mal drüber. Da hast du mir den Link geschickt. Das fand ich auch noch sehr spannend, wo es dann hieß so, Point-and-Click-Adventure, das macht ja heutzutage keiner mehr. Double Fine, Tim genau. Schäfer yes, und Ron genau. Gilbert. Yes. Und sie haben, glaube ich, innerhalb von 8 Tagen haben sie das Fünffache von dem, was sie haben wollten, eingenommen. Ja, und ich bin auch dabei gewesen. Ey. Bin ja auch ein ganz großer Adventure-Fan. Und dann natürlich die zwei hier, Monkey Island, Sam Max und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Lucasfilm-Dinger, da waren die ja irgendwo in irgendeiner Art und Weise immer beteiligt. Nee, Full Throttle und noch eins waren die beiden. Da war gibt's Lucas. Aber. Ja, war auch Lucas. Ja, aber das waren schon die LucasArts, aber das waren, glaube ich, dann auch wieder verschiedene. Das wäre also, glaube ich, genauso, als wenn du jetzt Pixar und DreamWorks Animations in einen Topf schmeißt. Ja, was? Hallo. Ich habe gerade kostenlos übrigens auch. Ja. Ich habe da nur die allwissende Müllhalde gerade mal aufgemacht. Bei Ron Gilbert ist es Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade, The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2. Mhm. So, und wenn wir schon dabei sind, Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango bei Tim Schäfer und im Moment Psychonauts und Brutal Legend auf der PlayStation. Aha, aber Sam und Max war nochmal jemand ganz anders. Ich weiß gar nicht, von wem das nochmal war. Stimmt. Steve Purcell. Okay. Und wer war Leather Goddesses of Phobos? Infocom. Oha. Das war hat Ned Adams teilweise mitgeschrieben. Ja. Ja, aber das war der Anhalter. Den gab es ja auch von Infocom. Ja. Wo man dann im Infocom-Adventure an einem bestimmten Spielzug in einer Szene hieß es sitzt eine Katze auf dem Kaminsims. Und wenn man dort eingegeben hat, nimm die Katze am Schwanz und schwing sie über dem Kopf, dann hat das Spiel gesagt, sie sind so blöd, sie haben gewonnen. Fertig. Ich habe noch die von Infocom, Stationfall und Planetfall habe ich noch als Original mit 5,25 Zoll Diskette und so zu Hause noch rumliegen. Ja, da müsste auch auf dem Dachboden noch was rumfliegen für Atari. Aber sag dir mal, ich glaube, es gibt diese Infocom-Geschichten, gibt es jetzt wieder neu irgendwo zum Runterladen? Gibt es die auch irgendwie Die Dinger gibt's für alles. Also da gibt es eine Seite, ich weiß nicht, warte mal. Auch für meinen iPod? Für alles. Gibt's. Also ja, da kann man wirklich für alles sagen. Da gibt es eine Seite. Magic. Das fängt hier beim C64 an und hört beim aktuellen iPad und was nicht alles auf. Weiß nicht, diese Infocom-Dinger, die Interpreter sind für nahezu alles portiert worden. Funktioniert sogar auf dem Palm Pilot unter Linux in der Bash überall. Also funktioniert tadellos. Also wenn ich eine Runde Nostalgie spiele, dann... Also genial. Ja, das müsste ich dann auch mal so rein Sheldon-mäßig wieder ausgraben. Obwohl ich mich noch mit Grauen an diese Parser erinnere. Ich erinnere mich noch, in meinem ersten Job habe ich dann also irgendwann einem Amerikaner auch gesagt, dass das war ein regelbasiertes System. Und da habe ich ihm wörtlich gesagt, also für die Probleme, die er dort lösen will, sollte er keinen Programmierer nehmen, sondern jemanden, der sich mit Text-Adventuren auskennt, weil selbst der Support wusste nicht, wie man den Parser richtig füttert. Und dann hieß es immer nur, ich habe dann immer mitten in der Nacht da in Amiland am Support angerufen und habe dann gemeint, also ich will das und das machen und A, B, C und D habe ich schon probiert. Und die dann so, oh, ja, das wäre jetzt auch meine erste Überlegung gewesen. Und das war natürlich sprachlicher Parser in einem regelbasierten System. Ne? Und dann use the account with customer. Ah, müsste man the customer sagen, weil das war dann wieder ganz was anderes. Das war grausam. Wie war das? Scum hieß doch das Teil bei Lucas. Oder? Ja. Yep. Ja. Scripting Utility for Maniac Mansion. Martin ist gerade still und fragt sich jetzt einfach, was spinnen die? Was reden die da? Ich schwebe da irgendwo, ich komme nicht nach. Aber Titel sind im Begriff, aber nie, ja. Aber um da mal wieder den Bogen zurückzuspinnen auf das Double Fine oder auf Double Fine, das Coole ist ja, es wurde von den Publishern überall gesagt, nee, das interessiert keine Sau mehr. So Point-and-Click-Adventure im 2D-Grafikstil, nee, will keiner. Wobei er ja im Video schon gesagt hat, das will, USA will es nicht, Europa will es nicht, außer Deutschland. Genau, außer Deutschland. Ist ja, sehr, ja gut, aber wenn wir hier genügend sind und sie ihr Geschäft machen können, wen juckt es, oder? Man muss sich an der Stelle aber dann fragen, ist das Publisher-System nicht dann überholt? Weil letztlich an dieser Stelle oder an der Stelle, was überall Filmförderung angeht, an der Stelle, was Serienvermarktung angeht, an der Stelle mit Musik. Ganz genau. Und das ist nämlich der Punkt. Es wird eigentlich letztendlich nur noch gesagt, ach, wir haben ja unser Battlefield. Was machen wir nächstes Jahr? Ach, Battlefield wird ein Knaller. Da machen wir lieber ein Battlefield, bevor wir irgendwas ausprobieren, was eventuell floppen könnte. Keine Experimente. Aber da find ich diese Plattform, über die das gemacht haben, ach, wie heißt es noch? Kickstarter, genau. Also da finde ich das richtig gut. Solange sich da natürlich nicht die Lufthosen dort austoben, die dann sagen, oh, ich mache hier ein tolles Projekt, gib mir Geld und tschüss. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das dort verhindern. Bekommen die nicht das Geld erst dann, wenn sie irgendwie, ich weiß also nicht. Bisher ist bei mir das Geld noch nicht mal abgerechnet worden. Das ist allerdings cool. Okay. Das heißt also, es ist, ja, also es wäre eigentlich, da habt ihr beide recht. Ich meine, wenn zwei Seiten sagen, ich ich will und ich werde und dort Kickstarter den unbeteiligten Dritten macht, der guckt, dass zur richtigen Zeit das Geld in die richtige Richtung fließt, dann ist das eigentlich relativ wasserdicht. Ja, solange es nicht wie bei eBay der Fall ist, dass die sich 10% da wegschneiden. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, aber selbst wenn sie 10% wegschneiden würden und das einigermaßen transparent ist, wäre es immer noch einigermaßen okay.